wie harte Drogen. Gib mir Kohle und ich spit auf deinem Track und befördere dich mit einem Rhyme in der Tat nach oben. Wer hat die Charts verboten? Ihr wollt doch hoch hinaus. Wer von euch ist so geisteskrank und auf Kohle aus? Ihr wollt doch Street bleiben, yes. Und auf ewig auf kopierten Primo Beats Tracks über Weed schreiben. Ihr waren Heads, hatet alles, was nicht deep ist. Ihr wisst garantiert nicht mal, von wem der Beat ist. Liebt es oder lasst es sein, Street Shit mit schwachen Rhymes. Brauch ich ebenso wenig wie Weed, ich pass nicht rein. Bist jetzt ein G, komm ein G's, boom, du blasses Schwein. Ich hinterlass dich wie ein Groupie in einem nassen Kleid. Tu nichts Falsches, geh nach Hause zu Frau und Kind. Lauf hin, weil du für diesen Beef zu alt bist. Ich hab schon viel erreicht, doch es reicht ein dreckiger Move von dir, dass ich auf dies alles wieder scheiß. Es interessiert mich nicht, wie du heißt. Schreib mir im Fanbrief wie Stan Peace, ich bin raus in diesem Scheiß. Doch davor rip ich jedes Mic, jederzeit. Ich hoffe, deine Crew ist für den Fick bereit. Ich digge den Crates, geb nen Fick auf euch Gays. Sei ein Profi, sei still Typ, wir sniffen das Game. Ich verdick dich wie Jade, schick dich auf Raves selbst. 50 ist gay, neben uns Pitbulls, erstick an uns Babe. Zittert und hatet das Beste, was Rap in den letzten Jahren passiert ist. Ey yo, wer will's mit Urge? Who's next? Ich spitte ein Verse. Ihr Hoes fress Punchlines. Meine Feinde haben Angst, schreien. Bitte tu mir nichts. Big Urge, Optik G's, komm und ficken dich. Who's next? Ich spitte ein Verse. Ihr Hoes fress Punchlines. Meine Feinde haben Angst, schreien. Bitte tu mir nichts. Big Urge, Optik G's, komm und ficken dich.